Den Personen, die zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete beitrugen, wurden die parteilichen und staatlichen Auszeichnungen verliehen. In der Kongresshalle Mansudae, wo die feierliche Veranstaltung stattfand, erschien der oberste Staatsführer der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong-un. Alle Teilnehmer brachen in stürmischen Hochruf aus. Kim Jong-un grüßte die Rüstungswissenschaftler herzlich zurück, die die Sache der Partei für den Aufbau der eigenständigen nuklearen Streitkräfte mit rühmenswerten Erfolgen unterstützt haben. Er hielt eine Gratulationsrede. Er sagte, dass er diese bedeutungsvolle Gelegenheit organisiert habe, um die Wissenschaftler, Techniker, Arbeiter und Funktionäre der Rüstungsindustrie, die in der von der Partei bestimmten Zeit das von der Partei gewünschte strategische Waffensystem pünktlich hergestellt hätten, himmelhoch zu schätzen und der ganzen Welt vorzustellen. Kim Jong-un analysierte die historische Bedeutung des erfolgreichen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete bei der grundlegenden Änderung der strategischen Stellung der TVRK und der weltpolitischen Struktur und unterstrich, dass dies die unbestreitbare Richtigkeit des Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und nuklearen Streitkräfte bewiesen habe. Er legte dann dem Raketenforschungskollektiv neue Aufgaben vor. Er äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Wissenschaftler, Techniker, Arbeiter und Funktionäre der Rüstungsindustrie mit der hoch erhobenen Losung vorwärts zum Entscheidungskampf für das Vaterland und Volk noch größere Erfolge im heiligen Kampf für die Schaffung der stärksten militärischen Garantie erzielen werden. Kim Jong-un verlieh dann den Personen, die zum Gelingen im Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete beitrugen, den Kim Il-sung-Orden und den Kim Jong-il-Orden als die höchsten Orden der TVRK. Den Titel hält der TVRK mit Medaille Goldener Stern und Staatsbannerorden Stufe 1 und den Titel hält der Arbeit der TVRK mit Goldmedaille Hammer und Sichel und Staatsbannerorden Stufe 1 als die höchsten Ehren des Bürgers der TVRK. Den Kim Jong-il-Preis, die Uhren mit den Namen von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die Auszeichnung vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un, die Auszeichnung vom obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un, dem Kim Jong-il Ehrenpreis für die Jugend.